Die schwarze Schar von Erich Ludendorff. Die furchtbaren dogmatischen Geheimlehren der eingeweihten Jesuiten rufen in ihnen das Gefühl besonderer Vertrautheit mit Gott hervor und sind für sie das heilige Mittel zur Befriedigung unersättlicher Machtgier. Ganz wie die Weisung Jehovas an das auserwählte Volk die Ausraubung der Völker zum Gottesdienst macht. Derartige Glaubensvorstellungen konnten nur in einer Atmosphäre geboren werden, in der sich Flammen, die aus der gewaltsam niedergehaltenen Glut orthodox-jüdischen und mohammedanischen Glaubens aufloten, mit flackernden Flammen des christlichen Fanatismus mischten und neue Glut erzeugten. Da jüdische Orthodoxie, Mohammedanismus und Christentum aus der gleichen jüdischen Quelle entsprungen waren, so war auch dieses neue Furchtbare vornehmlich mit jüdischem Geiste durchschwängert. Es erhielt aber auch Bestandteile der mohammedanischen und der christlichen Überzeugung. In einem Geheimorden musste freilich durch ein Dogma verhüllt werden, sonst wären seine Künder gleich der Inquisition ausgeliefert gewesen, auch hätte sich alle Welt ihm entgegengestellt. Selbst nur einer kleinen Schar dieses Geheimordens, den Eingeweihten, durfte von dem Dogma mehr enthüllt werden, der gesamten Schar aber nur eines seiner wesentlichen Bestandteile, die Gottheit des Ordensleiters, unverhüllt mitgeteilt werden. In allen den Jesuiten zugänglichen Teilen der Satzung tritt auch tatsächlich nur die Gottheit des Jesuitengenerals in ihrer immerwährenden, unfehlbaren Allmacht und in der Forderung einer blinden Gehorsamspflicht hervor, die eine Selbstentäußerung des Gehorchenden ohnegleichen verlangt. Der Ordensgründer fordert für sein Amt eine Allmacht über die Mitglieder seiner schwarzen Schar, wie sie Jehova beanspruchte, als er von Abraham forderte, seinen einzigen Sohn zu schlachten. Aber der Orden verlangt dieser Allmacht gegenüber einen Gehorsam, der noch weiter reicht als der blinde Gehorsam der Tat, den Abraham bewies, als er seinen Sohn zur Schlachtbank führte. Der Ordensgründer forderte von den Mitgliedern seines Geheimordens für sich und seine Nachfolger einen gleichen Gehorsam, wie er nach jüdischem Vorbild in mohammedanischen Geheimorden verwirklicht war, die damals auf der spanischen Halbinsel in voller Blüte standen. Gehorche deinem Scheich in allem, was er befiehlt, denn es ist Gott selbst, der durch seine Stimme befiehlt. Ihm nicht gehorchen, heißt den Zorn Gottes hervorrufen, sagt der Mohammedaner, der Jesuit spricht, verhüllt. So muss man ihm, dem General, immer gehorchen und ihn tief verehren, als wie einen, der die Stelle Christi vertritt. Und unverhüllt? Die Untergebenen aber müssen dem Ordensgeneral stets in allem gehorchen, indem sie in ihm Christus gleichsam gegenwärtig erkennen und so, wie es sich geziemt, göttlich verehren. Eine größere Gotteslästerung lässt sich nicht denken. Dieses Gottsein in einem Menschen erstreckt sich auf jeden Oberen seinem Untergebenen gegenüber. Er ist auch für ihn unfehlbar. Hierüber lauten die Satzungen, Zitat: Es ist im Gleichen allen nachdrücklich empfohlen, ihren Oberen große Verehrung zu erweisen, indem sie in denselben Jesum Christum sehen und verehren. Und es ist ja dem Oberen, auch wenn er mit Klugheit und Güte und irgendwelch anderen göttlichen Gaben geschmückt und ausgerüstet sein sollte, nicht deshalb zu gehorchen, sondern allein deswegen, weil er die Stelle Gottes vertritt und in seiner Machtvollkommenheit handelt. Aber auch umgekehrt, wenn er durch Verstand und Klugheit sich weniger hervortut, darf deshalb ungehorsam in nichts nachgegeben werden, solange er Oberer ist, da es sich um einen handelt, dessen Einsicht unfehlbar ist. Betrachtet es bei euch als ausgemacht, dass, was auch immer der Obere befiehlt, Befehl und Wille Gottes sei. Zitat Ende. Unfehlbar also ist der General in allen Dingen und jeder Obere dem Untergebenen gegenüber. Über den geforderten Gehorsam sagt der Mohammedaner, Zitat: Die Brüder sollen ihrem Scheich passiven Gehorsam leisten zu allen Zeiten, sie sollen in seinen Händen sein wie der Leichnam in den Händen des Totenwäschers. Und um zu diesem sehr vollkommenen Gehorsam zu gelangen, muss man seinen Geist ausmerzen, jedes Vernünfteln, Gutes und Schlechtes ohne zu unterscheiden und seine Tragweite zu erwägen, aus Furcht, dass ein freier Gedankengang zum Irrtum führt. Man muss seinem Scheich über sich sehen und ihm glauben. Zitat Ende. Ignaz von Loyola schreibt über den Gehorsam, Zitat: Lassen wir uns ruhig übertreffen von anderen Orden in Fasten und Wachen, in aller Kasteiung, die nach der Regel jeder in heiliger Absicht beobachtet. Ich aber wünsche, dass die, welche in dieser Gesellschaft Jesu dienen, sich den reinen und vollkommenen Gehorsam durch aufrichtiges Verzichten auf den eigenen Willen und Verleugnung des eigenen Urteils kennzeichnen. Zitat Ende. In den Satzungen steht aufgrund der Weisungen des Ordensgründers, Zitat: Ein jeder suche, sich Überzeugung zu verschaffen, dass sich die, welche unter dem Gehorsam leben, von der göttlichen Vorsehung durch die Oberen leiten und regieren lassen müssen, gerade als wenn sie ein Leichnam wären, der sich überall hintragen und alles Mögliche mit sich vornehmen lässt, oder ähnlich wie der Stock eines Greises, welcher jenem, der ihn in der Hand hält, dienstbar ist, wo auch immer und wozu er ihn gebrauchen will. Zitat Ende.